أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، درسنا باللغتين العربية والألمانية، وسنتابع في شرح رياض الصالحين إن شاء الله. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und heute ist am 9.09.2013 und wir machen weiter إن شاء الله mit der Erklärung von Riyad al-Salihin und wir sind bei Kapitel 102 vom Buch des Essens und inshallah sollte man Geduld zeigen, barakallahu fikum, weil ich auf Arabisch rede erstmal und dann auf Deutsch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Babu ma yaquluhu man hadara at-ta'ama وهو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قال العلماء فليصل فليدع، ومعنى فليطعم فليأكل. إذن بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. الدعوة إلى الطعام إذا دعي، طبعا الحديث رواه مسلم، الدعوة إلى الطعام إذا دعي عليه الإجابة. فإذا كان في حالتان، أنه صائم وحال أنه غير صائم مفطر، فإذا كان صائما قال فليدع، وإذا كان مفطرا أي غير صائم فليطعم أي فليأكل. وهنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، يعني فليدعو، فليدعو فليصلي فليدعو، يعني يدعو لصاحب الطعام. فالإنسان إذا دعي إلى طعام وحضر فلا يكفي الحضور بل يأكل، لأن الرجل ما دعاك إلا لتأكل وتدعو له، ولا حرج إذا تركت الأكل أو إذا بقي شيء من الأكل. فإذا دعاك داع فالسنة أن تجيب، أن تجيب إلا إذا كان الداعي هو الزوج في وليمة العرس، فالواجب أن تجيب هذه الدعوة، الوليمة الواجب أن تجيب، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وهذا بالنسبة للوليمة، بالنسبة للوليمة وهي طعام العرس، يعني بعد الإنسان بالنسبة للعرس، أما لغير ذلك فلا. وقال بعض أهل العلم أنه يجب عليه الإجابة سواء كان ذلك في العرس وفي غير ذلك، في غير ذلك إلا إذا كان عنده سبب شرعي. فإذا كان مفطرا فيأكل، وإذا كان صائما فهو بالخيار، إما أن يأكل إذا كان نفل، وإما أن يدعو لصاحب الطعام. فالمسألة فيها حالات ثلاثة: دعاك أخوك وأنت مفطرا فكل، دعاك وأنت صائم صوم فريضة فلا يجوز لك الأكل، دعاك وأنت صائم صوم نفل، كان صوم نفل سنة، فأنت بالخيار، الخيار إما أن تأكل وإما أن تتابع هذا بالنسبة للدعاء الدعوة إلى الطعام. يعني مثلا هلا إنسان أحد الأخوة قال لك تعال كل عندي، فأنت بالخيار إما أن تأكل عنده وإما أن تترك، إما أن تأكل وإما أن تترك، وهذا يعني بالنسبة لك. أما إذا كان بالنسبة للإجابة، الآن صار عندنا مسألتان، المسألة الأولى هي مسألة الإجابة، والمسألة الثانية هي مسألة الأكل. الإجابة شيء والأكل شيء، الإجابة شيء والأكل شيء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حديث سيبن هندت زواي und 40 bei mir. 742 bei mir. Wir haben natürlich fünf Hadithe Unterschied. Das wird bei euch bis 738. Und so, Barakallahu Fikum, Kapitel, was der, nee, Entschuldigung. Was der Fastende sagt, wenn er zum Essen eingeladen ist. Eingeladen ist. Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn einer von euch eingeladen ist, wird eigentlich oder wurde, soll er hingehen. Wenn er aber fastet, dann soll er ein Bittgebet sprechen. Und wenn er isst, soll er mit essen. Das heißt, wenn er nicht fastend ist. Wenn er isst, soll er mit essen? Nee, wenn er nicht fastend ist, nicht fastend, soll er mit essen. فَلْيَطْعَمْ. Möge Allah uns bewahren. Wir haben immer gesagt, Barakallahu fikum, dass diese Übersetzung Schrott ist. Da bin ich immer der Meinung, dass diese Übersetzung nicht gut ist von Bavaria, das Alte. Um was geht es dabei? Einladung zum Essen. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Die Einladungen zum Essen in unserer Religion, die sind verschieden. Es gibt Einladung zum Essen von Hochzeit. Hochzeit. Einladung zum Essen zum Beispiel von Aqiqa. Aqiqa ist, wenn eine Person, wenn ein Kind geboren wird, Mädchen, sollte man ein Lamm oder Schaf schlachten. Wenn ein Jungen, dann sollte man zwei Lämmer oder zwei Schafe, zwei Ziegen schlachten. Und da macht man Essen und lädt man die Leute ein. Und dies nennt man Aqiqa. Essen von Hochzeit nennt man Walima. Walima ist von Hochzeit. Aqiqa ist, wenn man ein Kind bekommen hat. Es gibt auch Einladung zum Beispiel zum normalen Essen. Zum normalen Essen. So, ich sage dir, komm, ich lade dich ein. Heute essen wir Pizza zusammen. Oder sage dir Döner zum Beispiel. Döner macht schöner. Ja. Es gibt natürlich auch noch eine Einladung. Das ist zum Iftar. Zum Iftar. Barakallahu fikum, wenn jemand fastend ist und bekommt eine Einladung, dann könnte man diese Einladung annehmen. Das sind die Themen, die Einladungen. Es gibt natürlich andere, aber erstmal jetzt allgemein jetzt. Ich wollte damit sagen, dass wir verschiedene Einladungen zum Essen in unserer Religion haben. Jetzt, Barakallahu fikum, ein Bruder oder eine Schwester, ein Bruder lädt seinen Bruder ein, eine Schwester lädt eine Schwester ein, ein Bruder lädt eine Schwester ein, geht nicht. Und deine Schwester, ein Bruder, Allahu alam, in Deutschland vielleicht, ja? Wir sind doch modern in Deutschland. Khair. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, sagt Allah, ein Bruder lädt seinen Bruder ein zum Essen. Hier kommt das Hadith. Erstmal, die erste Frage, die wichtig ist. Muss man, pass auf, muss man annehmen? Das ist die erste Frage. Zweitens, muss man essen? Das sind zwei Themen, die hier in diesem Barakallahu fikum, in diesem Hadith behandelt werden. Und zwar, Jazakumullah khair und Barakallahu fikum, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten bezüglich muss. Wenn man dich zu Hochzeitessen, Walima, einlädt und du hast keinen Grund, keinen religiösen Grund, dann sollst du annehmen. Manche Gelehrten sagen Pflicht. Walima, Pflicht. Außer jetzt, dass du einen Grund hast, religiösen. Zum Beispiel, man lädt dich zu einem Platz und an diesem Platz gibt es Haram oder es gibt verschiedene Sachen, dann darf man nicht. Andere Gelehrten sagen, das ist Sunna. Jetzt, wenn das kein Walima ist, normal essen und andere Arten, manche Gelehrten sagen Pflicht auch, andere sagen Sunna. Richtig ist, es ist Sunna, außer bei Walima. Allahu alam, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand eingeladen wird zu Walima und der nimmt nicht an, dann hat er Allah und seinen Propheten widersprochen. Da aufpassen in diesem Moment. Jetzt aber, du bist zum Beispiel in Berlin und jemand lädt dich ein in München. Ja, da brauchst du nicht anzunehmen. Weil du eine Reise, aber zum Beispiel jemand neben dir. Oder zum Beispiel eine andere Sache. Jemand lädt dich ein und es gibt dort an diesem Platz Leute, die Riba und Namima und Haram begehen. Dann gehst du auch nicht. Jetzt die zweite Frage, die wichtig ist, die hier mit dem Hadith verbunden ist. Und zwar, Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, muss man dort essen oder nicht? Dann haben wir drei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten. Und zwar, du bist fastend, du fastest Pflicht oder Nachholfasten. Du fastest Sunna, wie heute zum Beispiel, Montag, Donnerstag und so weiter. Du bist nicht fastend. Wenn du Pflicht fastest, dann darfst du sowieso dein Fasten nicht brechen. Das bedeutet, du musst weiter fasten. Wenn du Sunna fastest, dann ist dir überlassen. Wenn du willst, dann brauchst du nicht zu fasten. Und wenn du willst, fastest. Wenn du willst, isst du. Wenn du nicht willst, dann isst du nicht. Da sagt man ja, aber ich faste. Wie soll das gemacht werden? Beim Sunna-Fasten, beim freiwilligen Fasten, kannst du dein Fasten abbrechen, wann du willst und du brauchst das nicht nachzuholen. Außer bei Malikiya. Bei Malikiya, die sagen, doch, du musst nachholen. Aber die haben keinen Beweis. Die haben keinen Beweis, dass man bei Sunna-Fasten nachholen muss. Weil die sagen, wenn du Sunna fastest, das ist wie Nevr, wie Gelübde. Und bei Gelübde ist wie Pflicht. Deshalb sagen sie, aber das stimmt nicht. Jetzt das dritte, Barakallahu fikum. Du bist nicht fastend und jemand hat dich eingeladen, dann musst du oder sollst du essen. Sollst du essen. Weil wenn jemand dich einlädt, warum lädt er dich ein? Darum du isst. Ja, aber wenn du dahin gehst und du sitzt nur, außer jetzt, in einem Fall, dir gefällt nicht das Essen. Ja, zum Beispiel, du isst, angenommen, du isst kein Fleisch und die geben dir Fleisch. Du sollst nicht kritisieren das Essen, aber du isst nicht, du kannst was trinken und so, weil die Person, die dich einlädt, die lädt dich ein, damit du für diese Person Bittgebet machst. Bittgebet. Alhamdulillah. Deshalb, Barakallahu fikum, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn man von euch eingeladen wurde, dann sollte man annehmen. Wenn man fastet, da will man nicht essen, da macht man Bittgebet für die Person. Und wenn man nicht fastend ist, dann sollte man essen. Das Hadith ist bei Muslim und das ist unser Hadith. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Verstanden? Ja? Inshallah, ich hoffe. Mit 30% bin ich zufrieden. Ah, insgesamt, auch im Internet, mit 30% bin ich zufrieden. Wenn die Leute, die im Internet sind, auch 30% nur verstehen, dann gut. Ja. 103. باب ما يقول من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله. الحديث متفق عليه، أي عند البخاري ومسلم. كانوا خمسة، يعني هو دعا خمسة فتبعهم رجل سادس، صاروا ستة. فلما وصلوا إلى منزل الداعي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا، يعني جاء معنا، فإذا أذنت له أو إن شئت رجع. شوف تبع، وهذا من السنن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا إذن المسألة كانوا خمس رجال ودعوا إلى طعام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعهم سادس، صاروا ستة. وباعتبار أنه ما دعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن، وهذا أمر عظيم. وهنا لما استأذن قال له إن شئت، يعني وضعه تحت الخيار، إن شئت أذنت له وإن شئت رجع. فلا بأس إذا أتاك أحد الناس وما أردت أن تستقبله أن تقول له رجع. ولكن اليوم لو فعلت مثل هذا الأمر بين المسلمين لكنت منافقا ومن شر الخلق. فنسأل الله العافية والسلامة. ففي هذا دليل على وفيه فوائد، أنه يجوز للإنسان إذا دعا قوما أن يحدد العدد، يعني يقول تعال أنت وفلان وفلان بس، يجوز ما في مشكلة. والناس تزعل اليوم لو فعل هذا. وفيه جواز أن يتبع الإنسان المدعوين، يعني هو قال لك فلان وفلان، واحد قال لا سأتي معكم وذهب، ولكن هنا يستأذن. وفيه إذا أتى الإنسان ولم يدعى أنه يستأذن له، فإن أذن صاحب الطعام دخل، وإن لم يأذن فلا. وأنه لا حرج على صاحب البيت أن يقول له ارجع أو أن يدخله، لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، من سورة النور. يعني إذا ذهبت إلى أحد الناس وقال لك ارجع فترجع أزكى لك، ليس كما في زماننا اليوم. ولا يكون في صدر الإنسان حرج، بارك الله فيكم، ولا شيء. وهذا مهم في هذا الباب. فأذن له، قال بل آذن له يا رسول الله فأذن. فإذن هذه الفوائد من هذا الحديث، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. 739 bei euch und bei mir, بارك الله فيكم. 700 wie viel haben wir gesagt? 5 حديثة. Bei euch ist 39, bei mir 43, ja. Bei euch ist es 38. Nee. Ja, das ist so. So, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Abu Mas'ud al-Badri. Abu Mas'ud al-Badri. Abu Mas'ud al-Badri. Al-Badri. Sagte. Einmal lud ein Mann den Propheten sallam, und weitere vier Männer zum Essen ein, welches er für fünf zubereiten ließ. Doch eine weitere ungeladene Person folgte ihnen. Als sie vor der Tür des Gastgebers standen, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam zu dem Gastgeber: Dieser Mann hat uns nun begleitet. Wenn du willst, kannst du ihm erlauben, das heißt mit zu essen, reinzukommen. Wenn du willst, kehrt er um. Er antwortete: Gewiss ist er auch von mir eingeladen. Oder nicht so, gewiss, ich erlaube ihm. Ich erlaube ihm. O Gesandter Allahs. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Und zwar, die Geschichte ist klar, ich denke, eine Person hat fünf Leute mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eingeladen. Fünf Leute mit dem Propheten. Eine sechste Person wollte mit ihnen. Als sie vor der Tür standen, die waren fünf plus diese Person, eins. Der Prophet sallam, sagte dem Gastgeber: Dieser Mann ist uns gefolgt. Und wenn du willst, dann kannst du ihm erlauben. Und wenn du willst, dann kann er zurückkehren. Der Mann sagte: Doch, ich erlaube ihm. Da lernen wir daraus etwas, barakallahu fikum. Erstens, es ist erlaubt, wenn jemand andere einlädt, die Zahl zu bestimmen. Das heißt, die Person sagt: Ich lade nur drei Leute ein, ich lade zwei Leute ein. Das ist überhaupt kein Problem, islamisch gesehen ist korrekt. Angenommen, jetzt kommt ein Bruder, der sagt: Ja, ich lade ein, zwei, drei, die anderen will ich nicht. Ist kein Problem. Natürlich, herzmäßig, gefühlmäßig ist nicht schön, aber religiös ist es in Ordnung. Zweiten, barakallahu fikum, sakumullahu khairan, man kann mitgehen, wenn man auch nicht eingeladen ist. Drittens, yarhamukallah. Man, einer von der Gruppe, die eingeladen ist, man bittet um Erlaubnis für die Person, die nicht eingeladen war. Viertens, der Gastgeber oder Geberin kann erlauben oder nicht. Ist überhaupt kein Problem. Aber überleg dir jetzt, wenn jemand zu dir kommt und sagt: Ja, darf ich rein? Du sagst: Nein. Eins, zwei, drei dürfen, aber du nicht. Ihr lacht. Warum? Weil wisst ja, da bist du Heuchler auf einmal. Obwohl das im Koran steht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ in Surat al-Nur 24, die Aya 28, Surat al-Nur. Das wird, wenn zu euch gesprochen wird oder gesagt wird: Kehrt zurück, dann kehrt zurück. Das ist reiner für euch, für eure Herzen. Aber heutzutage, wenn du das machen würdest, jetzt kommen drei Brüder zu dir, sagst: Eins, zwei, rein, drei, nicht. dann wirst du Heuchler sein. Bestimmt hat er was gegen mich, warum und so weiter. Aber das ist der Beweis hier, durch dieses Hadith. Der Prophet sagte, wenn du willst, dann lass rein. Wenn du willst, dann brauchst du nicht. Zum Beispiel, du gehst zu einem Bruder, du klopfst bei ihm. Der sagt dir, bitte jetzt nicht, ich bin jetzt beschäftigt. Später kommen oder nachher. Und deshalb, Barakallahu fikum, man sollte den Islam richtig lernen, damit man auch, sage ich jetzt, richtig, sich richtig verhält. Weil leider, wenn man das nicht richtig lernt, dann ist das problematisch. Wallahu ta'ala, a'la wa a'la. باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر عفوا إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. باب الأكل مما يليه. شوف إذا وضع صحن وسيأكل منه ناس، فكل واحد يأكل مما يليه، هنا لا يأكل من هنا ولا يأكل من هنا. أما إذا كل واحد كان على طاولة وكل واحد عنده صحن صفحة أو صحفة عفوا، فلا بأس أن يأكل من أينما عنده صحن. فقال عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أكل فتطيش يدي في الصحفة، يعني تطيش بمعنى تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام، شوف التعليم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام أي يا صغير سم الله تعالى، يعني قل بسم الله في الطعام، تقول بسم الله فقط، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله سمي الله. وكل بيمينك، اليمين، وكل مما يليك، أي مما يليك في الصحفة. فهذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له. أما الحديث الآخر وحديث سلمة بن الأكوع رضوان الله عليه أن رجلا أكل بالشمال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فقال لا أستطيع، قالها مستكبرا متكبرا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذي يتكبر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم له عقاب عظيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كل بيمينك، المفروض كان يأكل مباشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، على سبيل الدعاء، فشلت يده ولم يستطع أن يرفع إلى فيه بعد ذلك. والحديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم. فسبحان الله. طبعا عمر ابن أبي سلمة هو ابن أم سلمة رضوان الله عليها، وأم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر ابن أبي سلمة كان صغيرا غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة رضوان الله عليها بعد موت زوجها، بعد موت زوجها تزوجها، وطبعا اختارها من بين النساء صلوات ربي وسلامه عليه، وكانت قد دعت بذلك الدعاء. الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فدعت هذا الدعاء فخطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت تحب أبا سلمة حبا جما، والنبي صلى الله عليه وسلم حضر وفاته وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، ينتبه الإنسان أنه ما يتكبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فعلينا أن نأتي به قدر استطاعتنا. الله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كابيتل 5 هي بأوش von dem zu essen, was vor einem steht, und denjenigen zu ermahnen, der die Esssitten nicht beachtet. Das bedeutet Kapitel vor dem zu essen, was man hat, die Ermahnung und die Erziehung zu der Person, die die Esssitten nicht beachtet. Und zwar, barakallahu fikum, die beiden Hadithe, die sind wiederholt schon. Ein Hadith ist von Umar ibn Abi Salama. Das andere Hadith ist von Salama ibn al-Akwa. Hadith 741 bei euch. Bei mir ist 44 und 45. 44 und 45. Das war Barakallahu fikum, sag mal. Umar ibn Abi Salama sagte: Ich war ein kleiner Junge beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, und in Hijrihi, das wird auf seinen Schoß, oder bei ihm, das wird bei ihm in seinem Haus. Und als ich gegessen habe, ich habe von allen Seiten des Tellers gegessen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte mir: Jüngling, erwähne Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, bevor du isst, und iss mit der rechten Hand und iss von dem, was vor dir ist. Drei, barakallahu fikum, drei, das Hadith bei Bukhari Muslim, drei Befehle. Erstens, Allah zu erwähnen, wenn man isst. Das heißt, du sagst Bismillah, Bismillah, nicht Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Beim Essen sagt man nicht Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, man sagt Bismillah vor dem Essen. Zweitens, kul bi yaminika, mit der rechten Hand zu essen. Er hat erst mit rechts, nicht mit links. Drittens, vor dem zu essen, was vor dir ist. Von dem zu essen, was vor dir ist. Natürlich hier, barakallahu fikum, wenn alle von einem Teller essen, das heißt jetzt vier, fünf Brüder, die haben einen Teller, jeder isst von vor ihm. Aber wenn jeder einen Teller bekommt, dann isst du von deinem Teller, wie du willst. Oder wenn verschiedene, sage ich jetzt, Teller dabei sind. Und das ist sehr schön erklärt. Der Prophet erklärt einem Kind. Und wir müssen auch unseren Kindern so beibringen. Nicht, dass man die Kinder immer, man merkt, die essen links und die merken das nicht. Deshalb immer, wenn du dein Kind siehst, der isst mit links, dann sag ihm rechts. mit der schönen Hand, mit der besseren Hand, mit der anderen Seite und so weiter und so fort, bis das Kind das schnallt. Aber wenn du gar nicht sagst, ja, Kind ist kein Problem, nein. Wenn dein Kind ist mit links, dann ist mit ihm Shaitan. Und wenn du selber mit links ist, dann ist mit dir der Shaitan. Deshalb aufpassen bei solchen Kleinigkeiten. Man sagt, das ist Kleinigkeit. Ja, wenn das Kleinigkeit wäre, dann sollst du diese Kleinigkeit praktizieren können, indem du mit der rechten isst und nicht mit der linken. Indem du anfängst, sagst Bismillah. Nicht Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Viele sagen Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nein, Bismillah nur. Und vor dem Essen, was man isst. Das andere Hadith, natürlich jetzt zu Umar ibn Abi Salama, nur ein paar Wörter. Und so war Umar ibn Abi Salama, der ist der Sohn von Salama. Der Sohn von Salama. Sein Vater war Abu Salama, radiallahu alayhi. Und Salama hat ihn so gemocht und geliebt. Und Abu Salama starb. Als er im Sterbenbett lag, kam der Prophet sallam zu ihm. Und er hat das gesehen, wie seine Seele entzogen war. Der Prophet sallam war dabei. Und der Prophet sallam sagte, wenn die Seele entzogen wird, danach wird auch die Sehfähigkeit weg. Und er hat seine Augen zugemacht und er hat gesagt, O Allah, lass Abu Salama in Al-Mahdiyin, in der Rangstufe von Al-Mahdiyin, von den Gerechtgeleiteten. O Allah, verzeih ihm. O Allah, lass sein Nachkommenschaft von den Guten machen und verzeih uns und ihm und erweite sein Grab und erleuchte ihm sein Grab. Er hat für ihn Bittgebet gemacht. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Natürlich, die Leute auch haben, die waren traurig und die haben angefangen zu schreien. Der Prophet sallam sagte, nein, mach das nicht. Mach das nicht. Das wird, wenn jemand stirbt, man sollte nicht kein Bittgebet gegen sich machen, weil die Engel dabei Amin sagen. Weil es Leute gibt, wenn jemand stirbt, dann sagt er, möge Allah mich nehmen, möge Allah mich sterben lassen, möge Allah mich blind machen. Ja, sollte man nicht machen. Bei einer Musiba sollst du was anderes sagen. Was sagst du? Allahumma ajirni fi musibati. O Allah, gib mir Lohn in meinem Problem. Wa khluf li khayran minha. O Allah, gib mir etwas Besseres, als was ich habe. Das wird in diesem Problem. Subhanallah. Hier, passt auf, ja. Salama sagte, ich habe vom Propheten sallam gehört, wenn dir etwas widerfahren ist, was schlecht ist, dann sagst du dieses Bittgebet. Dann gibt dir Allah subhanahu wa ta'ala was Besseres. Und als Abu Salama starb, dann habe ich dieses Bittgebet gemacht. Aber in meinem Kopf war, wer ist besser als Abu Salama, der mich heiratet? Wer hat sie geheiratet? Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Ist er besser oder nicht? Ja. Und hier bei Salama, als er sie geheiratet hat, der hat ihr gesagt, ich will dich heiraten. Sie hat ihm gesagt, oh Prophet, ich bin nicht die junge Frau. Er sagt, kein Problem. Da hat sie gesagt, ich habe viele Kinder. Der sagt, deine Kinder sind meine Kinder. Da hat sie gesagt, aber ich bin eifersüchtig. Der hat gesagt, ich mache mit Gebet, dass dein Eifersucht weniger wird. Der hat, sallallahu alaihi wasallam, sie davon überzeugt. Sie wollte am Anfang nicht. Weil sie, ich meine, die Sache bei Salama war, wer ist Salama, wenn sie den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, heiratet? Überlegt euch. Ja? Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat sie geheiratet und natürlich Salama ist eine der besten Frauen. Das ist nicht jetzt mit unserem Thema verbunden, aber das nur als eine, sage ich, Barakallafikum, Bereicherung für euer Wissen. Jetzt das zweite Hadith, Barakallafikum, von Salama ibn al-Aqwa'a, Ruduallahu alayhi, ein Sahabi auch. Ein ibn al-Aqwa'a, hat er gesagt, als er geworfen hat. Barakallafikum, sagt Allah, er sagte, während die Leute gegessen haben, es gab einen Mann, der hat mit der linken Hand gegessen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, iss mit der rechten. Der sagte, ich kann nicht. Aber er sagte das aus Überheblichkeit. Der Prophet sallam, sagte, lastata'ta, möge Allah das so machen, dass der könnte seine Hand nicht mehr heben zu seinem Mund. Das ist bei Muslim das Hadith. Einige Leute werden sagen, der Prophet macht so ein Bittgebet und der Mann wird gelähmt. Ist das nicht krass und hart? Ja, krasser und härter ist, dass der Gesandte Allahs, der die Offenbarung vom Himmel bekommt, dass er dir etwas sagt und du machst das nicht. Und deshalb derjenige, der überheblich wird in der Religion und der nimmt nicht die Wahrheit der Religion, dieser könnte bestraft werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah An-Nur auch, فَلْيَحْذَرِ ich denke, An-Nur 64, denke Allah alam jetzt nicht. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَهَا أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Das wird diejenigen, die seinen Befehl missachten, sollen gewarnt sein, dass ihnen eine Versuchung trifft oder dass sie eine schmerzhafte Strafe bekommen. Sabarakallahu fikum, sagt hier diese Überlieferung ist ja über Essen. Das geht um Essen jetzt. Aber der Sinn ist tiefer. Und sage ich jetzt, der Sinn ist größer in diesem Zusammenhang. Und zwar, wenn du den Befehl des Propheten sallam, bekommst und du willst das nicht aus Überheblichkeit praktizieren, dann sollst du damit rechnen, dass du deine Strafe bekommst. Deshalb, ob das klein ist oder groß ist, in unserer Religion, alles, was der Prophet gesagt hat, ist für uns wichtig. Und wenn er befohlen hat, dann ist das Pflicht. Und wenn er verboten hat, dann ist das Haram. Und deshalb sollte man sich daran halten, nicht dass ihm sowas passiert. Barakallahu fikum, sag mal. Übrigens, manche Leute sagen, na, wir schämen uns, den Leuten was zu sagen. Nein, du brauchst dich nicht zu schämen. Zum Beispiel, du siehst eine Person, der ist mit links. Aber nicht ihm sofort sagen, lass da Tat. Nein. Sag ihm, Achi Barakallahu Fik, pass auf. Ich meine, mit der rechten Hand bitte. Manche, weißt du, der guckt dich, der sagt, ja, und warum haben wir links? Das ist Überheblichkeit. تكبر باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما اذا اكل في جماعه الا باذن رفقته عن جبله ابن سحيم قال اصابنا عام سنه مع ابن الزبير فرزقنا تمرة وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه متفق عليه متفق عليه القران بين التمرتين يعني أن يأخذ تمرتين مو وحدة الصحيح أنه يأخذ واحدة واحدة ولكن هو يأخذ اثنتين فهذه العادة أما أنه يأخذ اثنتين إما سيأخذ حق أخيه أو يكون طمع فلذلك يأخذ اثنين أو لأنه بخيل فذلك حتى الإنسان أو أنه يأكل كثيرا وما يترك للآخرين فما يكون المسلم على هذا فهذا قد يكون علة النهي علة النهي بارك الله فيكم في هذا وأما الحديث الذي بعده عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه رواه أبو داود إذن إذا الإنسان اجتمع على الطعام صار في بركة أما إذا تفرقوا ذهبت البركة منه إذا ما ذكر الله ما في بركة إذا ذكر الله فيه بركة فانتبه لهذا يا عبد الله Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Kapitel 105 bei mir, natürlich bei euch ist das Hadith 742, und zwar Verbot beim Essen in einer Gruppe ohne die Erlaubnis der Gefährten, zwei Datteln oder anderes auf einmal zu essen. Jabala ibn Suhaim, Ridwanullah alayhi, erzählte: In einem Jahr der Hungersnot bekamen wir zusammen mit Abdullah ibn Zubair radiallahu anhu Datteln zu essen. Während wir aßen, kam Abdullah ibn Umar radiallahu anhu bei uns vorbei und sagte, an uns vorbei eigentlich: Esst nicht zwei Datteln auf einmal, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam warnte uns davor. Dann sagte er: Nur wenn einer den anderen um Erlaubnis gefragt hat. Das ist bei Bukhari und Muslim. Nächste Überlieferung: Wahshi ibn Harb, oder Kapitel 7 ist das, was man sagt oder tut, wenn man isst, ohne dass man satt wird. Wahshi ibn Harb erzählte, dass die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagten: O Gesandter Allahs, wir essen, aber werden nicht satt. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: Vielleicht esst ihr jeder für sich. Sie sagten: Ja. Daraufhin sagte er: Esst gemeinsam und sprecht den Namen Allahs. Das hört mit dem Wort Bismillah. Er werde, das Essen wird gesegnet. Das ist bei Barakallahu fikum Abu Dawud überliefert. Das heißt, wir haben zwei Kapitel. Einmal Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Keine zwei Datteln zusammennehmen. Warum keine zwei Datteln zusammennehmen? Das ist, was ist der Sinn? Weil wenn fünf Leute da sind und es gibt fünf Datteln, wenn du zwei nimmst direkt, dann einer wird nicht mehr essen. Zweitens, wenn du zusammen nimmst viel, das wird, du bist gierig. Das heißt, du kannst auch nicht teilen. Und deshalb willst du alles haben und die anderen gar nicht. Deshalb der Professor Sam sagte: Nein, iss mal eins, das wird dein Rizq, bekommst du. Wenn du zwei Datteln essen würdest, dann würdest du das bekommen. Deshalb langsam. Außer erst, dass die Leute sagen: Kein Problem, nimm zwei. Manche Gelehrten sagen auch, das gilt nicht nur für Datteln, das gilt für andere Themen. Aber andere Gelehrten sagen, das gilt nur für Datteln. Aber eigentlich, Barakallahu fikum, das gilt für Datteln und für andere auch, sage ich jetzt, Sorten von Essen. Weil der Sinn hier, das ist, dass man nicht gierig wird und dass man mit den anderen das Essen teilt und dass man ihnen Möglichkeit gibt und dass man wirklich auf Allah vertraut. Wenn dein Rizq, wenn dein Lebensunterhalt, wenn Allah dir geschrieben hat, dass du zwei Datteln oder fünf isst, dann wirst du die fünf essen und die anderen werden gar nicht essen. Deshalb vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Ich meine, man könnte auch sagen, okay, weil die Leute in einer Zeit waren, das war Hungersnot, deshalb sollte man nicht mehr nehmen. Aber der Sinn ist das Gleiche. Da wird, lass auch den anderen etwas und nimm nicht alles. Das nächste, Wahshi ibn Harb erzählte, Barakallahu fikum, dass die Leute gesagt haben: O Prophet, wir essen, aber wir werden nicht satt. Der hat gesagt: Isst ihr einzeln? Das wird, jeder isst allein. Da haben sie gesagt: Ja. Der sagt: Isst zusammen. Es zusammen. Und erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala. Es zusammen, wenn man zusammen isst, dann Allah subhanahu wa ta'ala gibt mehr Segen. Erwähnt Allah, damit der Shaitan kein Teil vom Essen bekommt. Und so wird das Essen gesegnet. Und deshalb, ihr merkt, manchmal, wenn du den Leuten nur einen Teller gibst, der ist nicht satt. Aber wenn die Person mit den Brüdern zusammen isst, und er erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, erwähnt Allah, und er ist mit der Rechten und er ist von dem, was vor ihm ist, dann meistens auch gibt es Essen übrig. Sagen wir, subhanallah, warum? Weil der Segen des Essens, barakallahu fikum, dabei ist. Wallah ta'ala a'la wa a'lam. Babul amri bil akli min janib al qas'ati wa nahi anil akli min wasatiha. فيه قوله صلى الله عليه وسلم وكل ما يليك متفق عليه كما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن بسر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغرضاء، يحملها 4 رجال، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعرابي، ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. ذروتها أي أعلاها. رواه أبو داود بإسناد جيد، والحديث في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة وفي صحيح أبي داود. بارك الله فيكم. إذن البركة تكون وسط الطعام، وهذه البركة تتوزع. ما معنى البركة؟ أنه الإنسان إذا أكل يشعر بالشبع، إذا أكل يستفاد من هذا الطعام. أما الطعام الذي ما في بركة ما يستفاد منه ولا يشعر بالشبع. فلذلك إذا كان الطعام أنواعا، إذا كان الطعام أنواعا، أنواع كثيرة، فلا بأس أن تأخذ من الطرف ومن وسط الطعام، لا بأس. أما إذا كان نوع واحد فتأكل مما يليك، وتأكل من أمامك، من أمامك. لذلك انتبه لهذا. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قصعة صلوات ربي وسلامه عليه، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلوا حواليها ودعوا الذروة، يعني ذروة الطعام كان يسنم. فالإنسان لا يأكل متكئة، لا يأكل متكئة صلوات ربي، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. والإنسان ما يكون طامعا طماعا في الطعام، وإنما إن كان لا محالة فثلث ثلث ثلث. وكذلك بارك الله فيكم أن الإنسان يعني يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجث النبي صلى الله عليه وسلم الجثيه هكذا، يعني يضع ركبتيه على الأرض ولا يعتمد على يديه. ولذلك كراهية الأكل متكئا عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. ما يتكئ هكذا ويأكل، لأن هذا الاتكاء جلسة القوم المتكبرين، وأما المسلم فلا يكون هكذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. قال الخطابي: المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا، ويأكل بلغة يعني شيء قليل. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل التمر. مقعيا مقعيا يأكل التمر، هو الذي يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن إما الإقعاء، وإما بارك الله فيكم الجثو، ولا يأكل متكئا. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. دس لتست فوايت إن شاء الله. Und zwar, Gebot vom Rand der Schüssel zu essen und Verbot von der Mitte der Schüssel aus zu essen. Dazu sagte der Prophet ﷺ nach einem Hadith bei Al-Bukhari und Muslim, das bereits zuvor zitiert wurde: Iss von dem, was vor dir liegt. 744 bei euch. Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Der Segen kommt auf das Essen von seiner Mitte her. Dann bereitet er sich aus. Esst also von der Seite her und beginnt nicht von der Mitte aus zu essen. Das ist bei Abu Dawud al-Tirmidhi. Und Abdullah ibn Busr radiallahu alaihi erzählte: Dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehörte eine Schüssel namens Ghurra. Die von vier Männern getragen wurde, wenn Essen darin war. Eines Vormittags, nach dem Verrichten des freiwilligen Vormittagsgebet Duha, Salatul Duha, wurde diese Schüssel mit Therid gebracht. Und man setzte sich, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam merkte, dass wir viele waren, setzte er sich nieder, seine Knie, Schienbeine und Zehen auf der Erde. Ein Araber vom Lande fragte, Bedouine, was ist das für eine Art zu sitzen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah schuf mich als großzügigen Diener und nicht als ungerechten Tyrannen. Dann sprach er, esst vom Rand der Schüssel aus und lasst das den aufgehäuften Teil der Speise in der Mitte bis zuletzt. Dann wird das ganze Essen gesegnet. Das ist bei Abu Dawud. Abscheu zu essen, wenn man sich aufstützt. Abu Juhaifa Wahab ibn Abdullah radiallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich esse nicht zurückgelehnt. Anas radiallahu alaihi berichtete, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam mit angezogenen Knien auf dem Boden hocken saß, während er einige Datteln aß. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Das geht darum erstmal. Schüssel ist das natürlich, das ist so groß. Und das Essen hat man hier in der Mitte und natürlich auch an der Seite. Wenn viele Leute davon essen, dann isst man immer von dem Teil, was man vor sich hat, und da lässt man die Mitte. Aber wenn wir zum Beispiel verschiedene Schüssel hätten, dann ist es kein Problem, du bist von hier, von der Mitte, von der Seite, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn ein Schüssel ist für alle, dann von der Seite, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Warum? Weil der Segen kommt von der Mitte und geht auf allen Seiten. Deshalb, wenn du nur von der Mitte isst, direkt, dann nimmst du den Segen und die anderen bekommen gar nicht. Aber wenn alle von der Seite essen und dann gehen sie in Richtung Mitte, weil der Segen des Essens, das kann bis zum Ende sein. Und das kann am Ende sein. Warum will man Segen vom Essen? Damit man körperlich stärker wird, damit man gesünder wird, damit das Essen gesegnet wird, damit man satt ist und so weiter. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und deshalb, wenn man Bismillah isst, wenn man Bismillah sagt, wenn man von der Seite des Essens isst, dann bekommt man mehr Segen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er aß, der hat sich nicht gestützt sozusagen, wie die Könige und wie die anderen, die Tyrannen oder die Leute, die wirklich überheblich sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht so gemacht, sondern der saß in zwei Arten. Der saß in zwei Arten. Entweder hat er auf den Knien gesessen, sallallahu alaihi wasallam, oder er hat auf sein Gesäß gesessen und er hat seine Beine sozusagen flach nach hinten gestreckt. Was normalerweise im Gebet nicht zu sitzen ist. Aber dass man sich lehnt auf der linken oder auf der rechten Seite, oder dass man sich wirklich auf einer Seite lehnt und oder stützt und dann isst, das ist eigentlich unerwünscht in unserer Religion. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Und hier kommt noch etwas im Hadith, und zwar, der hat Salatul Duha erwähnt. Salatul Duha hat er erwähnt. Barakallahu fikum, Salatul Duha ist ein freiwilliges Gebet. Man kann von 2 bis 8 Raka beten. Ad-Duha ist die Zeit, in der die Sonne hoch im Himmel ist. Das fängt 15 bis 20 Minuten nach Sonnenaufgang und ist bis ungefähr 30 Minuten vor Mittaggebet. In dieser Zeit kann man Zwei Rak'abete für Allah. Das ist besser als diese Dunya, als dass die Seite gelebt wird. Und Salat al-Duha, wenn du das betest, dann hast du deine Pflicht oder deine Sühne für deine Körperteile am Tag gemacht. Der Prophet sallam sagte, jedes Körperteil hat eine Sühne, jeden Tag eine gute Tat. Das wird Sühne für das oder Dankbarkeit für dein Körperteil ist für jedes Knochen, dass du eine gute Tat machst. Und damit du nicht 360 machst, dann betest du zwei Raka für Allah subhanahu wa ta'ala. Während die Leute sich beschäftigen mit Dunya-Themen, aber du betest für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist nicht unbedingt in der Moschee oder zu Hause, du kannst auch auf Arbeit beten. Und das ist etwas, barakallahu fikum, was sehr wichtig ist. Natürlich, das gehört nicht zum Thema jetzt Essen, Sitten und so weiter, aber das wurde erwähnt im Hadith und deshalb, barakallahu fikum, habe ich darüber gesprochen. Ich sehe, dass ihr Fragen habt, aber ich denke, Adhan, jetzt Adhan. Wir beten Isha, inshallah, und dann machen wir weiter. Die Brüder und Schwestern im Internet, Brüder und Schwestern, barakallahu fikum, im Internet, ihr könnt eure Fragen direkt an meine Person schicken.